Ist das herrlich. Auf so einen Urlaub freut man sich schon das ganze Jahr. Und seit wir mit Interworlds fliegen, fängt der Urlaub schon mit der Reise an. Mehr Service, mehr Sicherheit, mehr Komfort. Bei Interworlds fühlen wir uns geborgen. Weil wir wissen, dass wir in den richtigen Händen sind. Mama, Papa, guck mal, was ich kann. Interworlds. Wir verbinden Welten. Gleich in den Top-News. Die Strahlungsstürme dauern an. Experten zufolge hat sich die Aktivität der Sonnenflecken in den letzten 12 Stunden ein weiteres Mal erhöht. Achtung, Ende Teaser in 5, 4, 3, 2, 1. Kamera 1, Achtung. 1, Kamera 1. Bitte begrüßen Sie mit mir unseren heutigen Studiogast, den Bestsellerautor Roger Kingman. 2, 1. Mr. Kingman, Ihr nächstes Buch soll von einem Autor von Horrorstories handeln, der über einen Autor von Horrorstories schreibt, der über einen Autor schreibt und so weiter. Und die 4. Ja. Es ist, als wenn man zwischen zwei Spiegeln steht. In beide Richtungen unendlich fortsetzbar. In beide Richtungen? Was sind das für Störungen? Also das heißt, es gibt noch jemanden... Keine Ahnung. Über mir. Das liegt nicht an uns. Durchaus denkbar. Ich weiß nicht, was das ist. Jeder von uns kennt dieses Gefühl der Fremdbestimmung. Ja, das Bild bricht gleich zusammen. Scheiße. Warte, ich ruf oben an. Ich weiß, was Sie meinen. Ich zum Beispiel... Hallo? Ja, sag mal, wir haben hier total die Störung. Seht ihr das? Hallo? Hallo, hört ihr mich? Also ich gar nicht genau weiß, was ich ist das denn? Hallo? Das gibt's doch nicht. Das ganze Handynetz ist weg. Sie sind mit dem Flugzeug. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich hab den Nachtflug genommen. Ich geh mal nach oben und guck, was da los ist. Ich nehme ihn erst heute Abend, um in einer anderen Sendung zu sein. Ich kann Ihnen das gerade nicht genau sagen. IWA 303, ready for takeoff. Requesting squawk and flight level polar route. 303, this is air traffic control. You're clear for polar route. Departure at 6000 feet, squawk 0666. Delay von Bodo Traber. Start approach runway 309 and via standard route. Copy it. Begin to taxi. We are moving. We've got a nice weather forecast. We wish you a pleasant flight. Greetings to the... ATC, not copied. Musik, Felix Rösch. Please say again. I said greetings to the squid. Well, I read greetings to the fish. Hopefully not. Regie, Petra Feldhoff. Schon die ganze Zeit an. Kann es sein, dass wir uns schon mal begegnet sind? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben Sie mal ein Buch gelesen, das Flucht aus der grünen Hölle hieß oder die Verfilmung gesehen, die mit Christoph Waltz. Natürlich! Die beiden Anthropologen, die in Neuguinea abgestürzt sind und dann bei den Eingeborenen gelebt haben. Genau, ich bin einer davon. Oh. Richard Matthiesen. Lori Nelson, freut mich sehr. Das war ein Bestseller. Sie und Ihr Kollege waren in allen Talkshows. Daher kenne ich Ihr Gesicht. Ich bin Fernsehjournalistin. Ja, genau, das passiert mir öfter. Meinem Kollegen auch. Ja. Das ist gerade in der Maschine, auf die ich warte. Der Flug aus Boston. Auf den warte ich auch. Meine Freundin ist Flugbegleiterin. Aber Sie haben schon wieder Verspätung. Hier Orlander an alle Maschinen im Empfangsbereich. Die Satellitenüberwachung meldet ebenfalls Ausfälle infolge Sonnenaktivität. Bitte beachten Sie, dass es zu kurzzeitigen Funkausfällen kommen kann. Bitte beachten. Sie waren für die UNESCO unterwegs. Charlie Bowman und ich. Von Wewak nach Daru. Und über dem Dschungel hat der Motor plötzlich ausgesetzt. Wir sind fast senkrecht runtergegangen. Aber die Baumwipfel haben unseren Aufprall gedämpft. Ein Wunder, dass Sie das überlebt haben. Ja. Wir hatten beide schwere Verletzungen und jede Menge Brüche. Ich kann meinen linken Arm bis heute nicht richtig bewegen. Mögen Sie Zucker? Bitte? Ohne alles. Danke. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie wir aus der Maschine rausgekommen sind. Ich erinnere mich dunkel, dass man mich durch den Dschungel getragen hat. Wieder zu mir gekommen bin ich erst im Dorf der Inigri. Sie haben uns monatelang gesund gepflegt und uns in ihren Stamm aufgenommen. Die haben Sie für Himmelsboten gehalten. Ja, es hat eine Weile gedauert, bis wir verstanden haben, dass Sie uns nicht wieder weglassen wollten. Und wie sind Sie dann da rausgekommen? Wir hatten das Glück des... Ach, verdammt. Was? Da auf dem Schirm, schon 30 Minuten Verspätung. Oh. Vielleicht hat das mit den Sonnenflecken zu tun. Entschuldigung, ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Wir warten nämlich auch auf das Flugzeug aus Boston. Ich bin Julie Adamson und das ist Lena, meine Tochter. Hallo. Sie ist schon eingeschlafen. Die Warterei. Naja, und um diese Uhrzeit? Ich bin sicher, wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Sonnenflecken können Flugzeugen nichts anhaben. Sie können höchstens ein bisschen den Funkverkehr stören. Lenas Schwester ist an Bord. Ihre Zwillingsschwester. Sie war zu Besuch bei meinem Bruder und seiner Familie in Chicago. Während der Ferien. Die beiden wechseln sich immer ab. Einmal darf Lena hinfliegen, das nächste Mal Lotta. Dann wieder... Hey. Oh, haben wir dich geweckt? Tut uns leid. Hm. Das ist aber ein toller Teddy. Das ist ein Hund. Er heißt Nico. Oh, Verzeihung. Hallo, Nico. Ich bin Lori. Lotta sagt, es ist alles gut. Sie fliegen nur einen Umweg wegen dem Sturm. Einen großen, großen Umweg. Ach, jetzt hör auf, so einen Unsinn zu erzählen. Ich habe euch schon 100 Mal gesagt, ihr sollt euch nicht sowas ausdenken. Da ist kein Sturm über dem Atlantik. Das Wetter ist völlig ruhig. Nein, das ist ein ganz schlimmer Sturm. Es hat geblitzt und gedonnert und alles hat gewackelt. Das hast du geträumt, Liebes. Ja, ganz bestimmt. Das war nur ein Traum. Hey. Was? Sehen Sie mal. Oh, 60 Minuten Verspätung. Aber auf den Wetterkarten ist nichts. Nicht mal ein Tiefdruckgebiet. Hast du Angst? Das brauchst du nicht. Es ist alles wieder ruhig. Ich habe keine Angst. Nicht mal ein bisschen? Auch nicht, als es so gewackelt hat? Ja, ein bisschen. Oh, ich auch. Sie auch? Aber heftig. Ich bin nicht so mutig wie du. Wie heißt du denn? Lotta. Hallo, Lotta. Ich heiße Charlie. Ich komme aus Chicago. Entschuldigen Sie. Wir müssen kontrollieren, ob alle Fluggäste angeschnallt sind. Ja, natürlich sind wir angeschnallt. Lotta auch. Nicht, Lotta? Ja. Alles klar, Lotta? Geht's dir gut? Brauchst du irgendwas? Nein, danke. Sagen Sie, dieser Umweg, von dem der Captain gesprochen hat, wird das lange dauern? Wir haben jetzt schon mächtig Verspätung. Wir müssen das Gewitter umfliegen, Dr. Bowman. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Der Captain wird es zu gegebener Zeit bekannt geben. Sie entschuldigen mich. Wir gehen aber gleich nochmal mit Getränken durch. Ja. Lotta, guck mal, die Leute wollen schlafen. Wir müssen leise sein. Was waren denn das für schreckliche Turbulenzen? Ich dachte schon, wir stürzen ab. Kein Grund zur Sorge. Nur ein Sturmtief. Entschuldigung. Haben Sie eine Uhr? Ja, es ist kurz vor 5 in Chicago. Also fast Mitternacht europäischer Zeit. Ich krieg im Flugzeug sowieso kein Auge zu, auch ohne solche Höllenritte. Kaffee wäre gut. Es hat uns ja Sie gehen gleich nochmal rum. Aber wir werden das Sturmgebiet weiträumig umfliegen. Ich möchte Sie bitten, weiterhin die Blenden an den Fenstern geschlossen zu halten. Die elektrischen Entladungen im Innern des Sturms sind von ungeheurer Helligkeit. Wir selbst schützen uns hier vorn mit speziellen Sonnenbrillen. Ihre netten Flugbegleiterinnen Anja und Wina werden noch einmal heiße und kalte Getränke und auch ein warmes Abendessen für Sie vorbereiten. Natürlich auf Kosten von Interbirds Airlines. Ich melde mich später nochmal mit Ihren Flugdaten. Okay, das war's. Hoffe, Sie bleiben ruhig. Zum Glück schlafen die meisten. Immer noch keine Verbindung mit Orlando? Nein, kein GPS, kein Funk. Muss mit diesen Entladungen zusammenhängen. Mann, das blendet. Das kann doch kein normales Sturmtief sein. Schon diese seltsame Wolkenformation. Wie mit dem Lineal. Gut, dass wir da raus sind. Ich dachte schon, dieser Blitz hätte uns erwischt. Mhm. Hast du die Funkfeuer gecheckt? Hältst du mich für einen Anfänger, oder was? Was ist denn heute los mit dir, Kirill? Ist mir heute Mittag schon aufgefallen. Wieso bist du so nervös? Unglaublich. Taghell da draußen. Und sieh dir mal die Wellen an. Hast du sowas schon mal... Hey, was soll denn der Mist? Ganz ruhig, Paul. Was soll die Pistole? Möchte jemand noch einen Kaffee, oh, Julie? Oh, das ist mein. Nein, Entschuldigung. So schon kein Auge zu. Lori Nilsson? Ich bin sicher, ja, es ist alles in Ordnung. Sag mal, du bist am Flughafen, hast du gesagt? Ja, ich hole eine alte Freundin ab. Aber sie haben schon 90 Minuten Verspätung. Wie auch immer. Jedenfalls, du bist vor Ort. Was gibt's Neues von der vermissten Maschine? Welcher vermissten Maschine? Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Wovon redest du? Das ist schon auf allen Kanälen. Sekunde, ich... Im Augenblick scheint es ist was durchgesickert, weil ein Fluglotse nicht durchgehalten hat. Oh mein Gott, ich... Der letzte Funkkontakt soll freundlich gewesen sein und keinen Hinweis auf... Mach mich mal schlau, ja? Ich rufe dich sofort zurück. Okay, ich warte. Die Maschine war auf dem Kurs nach Stockholm-Aulanda und befand sich zum Zeitpunkt des Verschwindens auf dem offenen Atlantik. Es kann nur die 303 sein. Wie hast du es geschafft, die Waffe an Bord zu bringen? Das ist nicht wichtig. Mach einfach das, was ich sage. Dann passiert keinem was. Und wenn ich mich weigere? Paul, ich will dir nichts tun. Aber ich kann die Maschine notfalls auch allein fliegen, das weißt du. Also bitte sei vernünftig. Du bist verrückt. Es ist eine verrückte Welt. Lori Nilsson live aus dem Tower in Stockholm, Arlanda. Es steht jetzt offiziell fest, dass Flug 303 der Interworlds Airlines um 23.05 Uhr am Donnerstagabend von den Radarschirmen verschwunden ist. Haben vor uns eine Schlechtwetterblase. Wir haben bereits heftige Turbulenzen. Versuchen, die Zone zu verlassen und das Sturmgebiet weiträumig zu umfliegen. 303, möchten Sie eine Notsituation melden? Negativ, keine technischen Probleme. Wir melden uns wieder, wenn wir die Sturmzone hinter uns haben. Over and out. Das war der letzte Kontakt mit der vermissten Maschine. Die Maschine unter dem Kommando von Kapitän Paul Anderson befand sich mit 87 Passagieren an Bord auf dem Flug von Chicago über Boston nach Stockholm. Noch ist völlig unklar, was sich über dem Atlantik abgespielt hat. Verzeihung, ist hier bei Ihnen noch frei? Ja, bitte. Wissen Sie, mein Sitznachbar hat angefangen zu schnarchen. Das klingt, als würde ein Nilpferd ersticken. Warten Sie, ich räume die Sachen weg. Störe ich Sie bei der Arbeit? Ich habe nur ein Manuskript korrigiert. Sie werden lachen, aber ich benutze noch Papier. Na, da sind wir schon zwei. Sie sind Journalist? Nicht wirklich. Ich schreibe Fiction. Sie schreiben Bücher? Kenne ich vielleicht was davon? Vor allem Thriller. Kingman. Roger Kingman. Janet Morris, Kunstdozentin. Freut mich. Ich glaube, dass wir hier heute Zeugen eines außergewöhnlichen Ereignisses sind, Mr. Kingman. Inwiefern? Vielleicht ist das, was wir gesehen haben, der Vorbote einer globalen Apokalypse. Es dürfte klar sein, dass das kein normales Wetterphänomen ist. Ich weiß nicht, ob Sie die Nachrichten verfolgt haben in den letzten Tagen. Die Sonnenstürme, die zurzeit herrschen, bombardieren uns mit geladenen Teilchen. Was wir hier sehen, sind atmosphärische Störungen, die vermutlich durch eine Überladung des Van Allen-Gürtels entstanden sind. Also ich glaube eher, dass wir Menschen selbst daran schuld sind. Wir haben die Urkräfte der Erde durcheinander gebracht. Die Energien sind völlig aus dem Fluss geraten. Warum lächeln Sie so? Weil ich das, entschuldigen Sie, für esoterischen Unsinn halte. Es ist ein kosmisches Phänomen. Es hat nichts mit uns zu tun. Sie glauben nicht, dass das zusammenhängt. Ich bitte Sie. Sie sehen aus wie eine intelligente Frau. Danke. Und das da... Lassen Sie lieber die Blende zu. Das ist ein normaler Sturm, der... Ach du Schande. Was ist denn mit dem Ozean los? Keine Ahnung. Hallo? Sehen Sie sich das mal an. Entschuldigen Sie bitte, aber der Kapitän hat ausdrücklich gebeten, die Sichtblenden geschlossen zu halten. Jede der Wellen da unten ist mindestens 100 Meter hoch. Irgendwas muss passiert sein. Ein Seebeben. Lothar, nicht. Du hast doch gehört, was der Kapitän gesagt hat. Warum ist das Wasser so wild? Das kommt durch den Sturm. Los, komm vom Fenster weg. Da ist auch was da unten. Die Kleine hat recht. Da war irgendwas in dem Wellental. Das sah aus wie ein Wal. Da ist es wieder. Direkt unter uns. Aber sowas gibt's doch gar nicht. Lina? Schatz, wach auf, wach auf. Lina, was ist denn? Ich bin doch da. Es war riesengroß. Was denn? Was war riesengroß? Das Tier im Wasser. Es hat den Kopf hochgestreckt und nach uns geschnappt. Man hat nur den Kopf gesehen, aber da waren gar keine Augen. Nur ein großes Maul, ganz rund, mit ganz vielen Zähnen. Das war nur ein Traum, Liebes, nur ein böser Traum. Schlaf weiter, ja? Es nennt sich Suppe, auch wenn es aussieht wie Tee. Nein, danke, ich habe keinen Hunger. Und Lena ist gerade wieder eingeschlafen. Oh ja, sie sieht so friedlich aus. Sie hätten sie mal vor einer Minute erleben sollen. Aber sie weiß noch nicht, was passiert ist. Vielleicht weiß sie es doch. Vielleicht ist sie die Einzige. Wie meinen Sie das? Haben Ihre Kinder das schon immer gespielt, dass sie einander hören können, auch auf große Entfernungen? Es hilft ihnen, die Trennung zu verkraften. Ja. Es wäre nicht der erste bekannte Fall. Es gibt einige Studien dazu. Nicht der erste Fall wovon? Einer solchen Verbindung zwischen Zwillingen. Ich bin kein Extremist, Paul. Ich bin Patriot. Du lebst doch in Schweden, seit du ein Kind warst. Meine Eltern konnten fliehen vor der Diktatur. Vor diesen Verbrechern in Uniform, die meine Heimat seit 30 Jahren beherrschen. Da willst du hin? Da herrscht Bürgerkrieg und die Rebellen sind kein Deut besser als die Regierungstruppen. Westliche Propaganda. Die USA wollen gar nicht, dass wir endlich autonom sind. Lieber halten sie ihre Marionetten an der Macht. Es ist doch Gerede. Das ist Tatsache. Deshalb sitzt dieser Mann in der Business Class. Und wir haben diese zwei großen Kisten unten im Laderaum. Der Diplomat? Er heißt Elison. Er ist Waffenhändler, kein Diplomat. Und die Schnellfeuergeschütze, die wir für ihn transportieren, sind von der US Army entwickelt worden. Schwachsinn. Wir hatten keine Kriegswaffen im Sperrgepäck. Du bist wirklich naiv, mein Freund. Sie sind als landwirtschaftliches Gerät deklariert. Es sind Bauteile für zwei Prototypen. Wir wollen nur verhindern, dass sie in die Hände der Regierungstruppen fallen. Lieber in die der Rebellen, ja? Es sind nur die Mittel. Der Aufbau eines neuen Staates verlangt Opfer. Und du nennst mich naiv. Bitte beachten Sie, dass der Pilot die Anschnallzeichen wieder eingeschaltet hat. Wir haben zwar das Schlechtwettergebiet überwunden, da ist Land, aber immer noch mit Turbulenzen rechnen. Da! Links vor uns! Und? Soweit ich weiß, kommen wir auf dieser Route nicht über Land. Was, diese Inseln, meinen Sie? Die können doch nicht bewohnt sein. Die werden doch von den Wellen total überspült. Das sind Tsunami-Wellen. Die da vorne, die würde ich auf 15 Meter schätzen. Und die große, die da hinten kommt. Oh. Wenn so eine Welle auf eine Stadt trifft, bleibt nicht mehr viel von ihr übrig. Das Tier hat nicht nach uns geschnappt, es hat Sie nach scheinen sich gut mit Tsunamis auszukennen. Das hat so schrecklich ausgesehen. Ich habe einen Roman darüber geschrieben. Wenn du da draußen wärst, würdest du auch keinen Vor ein paar Jahren, zum Ende des Maya-Kalenders. Die neue Offenbarung. Darin werden New York und Boston von Riesenwellen getroffen. Der Yellowstone-Vulkan bricht aus. Und war das Buch erfolgreich? Und deine Mama und deine Schwester? Endzeitthemen faszinieren die Menschen seit jeher. Die Sintflut, Sodom und Gomorra, Nostradamus. Es muss sich darin etwas spiegeln, das noch nicht erforscht wurde. Vielleicht ist es das Gefühl, dass die Erde irgendwann genug von uns haben. Werden wir jetzt das Kabinenlicht ausschalten? Vielleicht. Eine Leselampe finden Sie bei Ihrem Sitz. Wir sind über der Nordsee. Bleiben wir auf diesem Kurs? Solange ich nichts anderes sage. Kirill? Wie spät ist es? Ortszeit? 2:30 Uhr. Warum? Um diese Zeit kann doch die Sonne noch nicht aufgehen. Blödsinn. Ja, und was ist das für ein roter Schein am Horizont? Paul, wenn du versuchst... Das muss Europa sein. Sieht aus, als würde der ganze Kontinent brennen. Nach wie vor gibt es keinerlei Hinweise auf den Verbleib der vermissten Maschine. Letzten Informationen zufolge haben Satelliten eine unbekannte atmosphärische Störung aufgezeichnet, die einem begrenzten Tiefdruckwirbel entsprechen könnte. Inzwischen liegt außerdem die Passagierliste vor, der zufolge auch ein ranghoher Diplomat mit an Bord war. Der nationale Sicherheitsdienst hat sich eingeschaltet. Man hat mir erlaubt, einen Schreibtisch in der Pressestelle zu benutzen. Sie wirken sehr souverän im Fernsehen. Das sieht nur so aus. Ich zittere jedes Mal. Hier, Passagiere und Besatzung. Die Listen haben es in sich. Es heißt, der Co-Pilot hatte gerade eine neue Sicherheitsüberprüfung. Warum? Wegen des Separatistenputschs in seiner Heimat. Seine Familie hat das Land aber schon vor langer Zeit verlassen. Deshalb hat er ein vollständiges Clearing erhalten. Kyrill Lakota. Das ist doch nicht alles, oder? Bei einigen Namen hat was bei mir geklingelt. Aber ich wusste nicht, wo ich sie hinstecken sollte. Aber jetzt wissen Sie es? Anja Franzis, Flugbegleiterin, und Paul Andersson, der Kapitän. Beide waren vor 3 Jahren an Bord einer Nordic Air-Maschine, die kurz nach dem Start in Helsinki in die Ostsee gestürzt ist. Beide haben es überlebt. Praktisch unverletzt. Ähnlich wie bei meinem Kollegen Bowman und mir. Mhm. Merkwürdiger Zufall. Und genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Annäherungsalarm. Wenigstens das Radar funktioniert noch. Ich sehe Land. Es müsste Deutschland sein, die Küstenlinie. Aber das sind doch... Vulkane. Aktive Vulkane. Ja, daher der Feuerschein. Hey, hab ich gesagt, du sollst den Steuerknüppel anfassen? Wir müssen ausweichen, Kirill. Kommt nicht in Frage. Wir bleiben auf Kurs. Spürst du die Hitze? Wenn wir in dieser Höhe über die Krater fliegen, werden wir lebendig gebraten. Ich fliege die Küste entlang, bis wir eine Lücke finden. Eine Flussmündung oder eine Schneise zwischen den Bergen, was weiß ich. Können wir nicht höher gehen? Sieh dir das Radar an. Die sind alle Tausende von Metern hoch. Und die Kette zieht sich die ganze Küste entlang. Das kann doch nicht Europa sein. Wie waren das damals im Dschungel? Sie sind beide nur knapp mit dem Leben davon gekommen, oder? Sogar 2-mal. Erst der Absturz, dann die Flucht aus dem Dorf der Inigri. Wir haben damals Wochen gebraucht, um unbemerkt ein Loch in die Rückwand unserer Hütte zu schneiden. Ja... Dann eines Nachts während der Regenzeit. Wir haben bis zum Sonnenaufgang gewartet. Sagte kein Lärm. Da ist bereit. Kann ich ruhig essen, Wasser. Danke, Kobo, das werden wir nie vergessen. Wir sollten uns beeilen. Verdammt! Schnell, im Boot! Bleib in Mitte vor Fuß. Vorsicht vor Blutmoränen. Was soll denn das? Du musst mit uns kommen. Wir kennen doch den Weg nicht. Fluss hinunter bis Fluss teilt. Dann die Seite. Links. Ich sie aufhalten. Nein, tu das nicht. Charlie, nimm das Paddel. Kubo? Entdeckung! Kubo! Nein, der Pfeil hat seinen Kopf durchbohrt. Wir müssen weg hier. Wie lange waren Sie auf der Flucht? Tage oder Wochen. Ich bin gebissen worden, wovon weiß ich nicht. Ich hatte Schüttelfrost. Diese Fahrt den Fluss hinab, bis er nicht mehr schiffbar war, der Marsch durch den Dschungel am Ufer entlang, an all das kann ich mich kaum erinnern. Es war wie ein Fiebertraum. Warum hat man nie nach Ihnen gesucht? Man hatte uns längst für tot erklärt. Ach, diese Hitze. Ich gehe noch höher. Wenn man nur was erkennen könnte. Verdammter Nebel. Da, in den Wolkenlücken. Ist das Lava? Ja, ein ganzes Meer. Bis zum Horizont. Nordkorea. Das war Nordkorea. Oder die Chinesen. Ein Atomkrieg? Ja. Ja, das sind Häuser. Ist nicht viel übrig geblieben. Sie haben Europa vernichtet, diese Schweine. Ich hoffe, wir haben sie auch fertig gemacht. Ich glaube, ich sehe den Rhein. Was ist das da? Direkt voraus. Ein Gebirge? Hier? Nein. Es ist ein Vulkan. Ein Einzelkegel. Siehst du die Lavafälle auf allen Seiten? Und unserem Radar nach ist er 20 Kilometer hoch. Gleich in den Top News. Suche nach vermisstem Flugzeug geht weiter. Scavenger Jets mit modernster Aufklärungstechnik sind auf dem Weg zur letzten bekannten Position des verschwundenen Zivilflugs Interworld Airlines 303. Außerdem neue Offensive der Terrormiliz Jesus liebt dich. Gleich hier bei uns. Bleiben Sie dran. Da. Ich habe noch einen. Roger Kingman. Hier steht, er war mit einer Alpinistentruppe in den Anden, als eine Lawine das Basislager zerstört hat. Er konnte als einziger gerettet werden. Er hat ein Buch geschrieben über seine Nahtoderfahrung hier. Zwischenreich. Es sind mindestens ein Dutzend Personen an Bord dieses Flugzeugs, Die eigentlich tot sein müssten. Einen Moment lang dachte ich an einen terroristischen Hintergrund. Wenn jemand als einziger ein Zugunglück, einen Flugzeugabsturz oder den Untergang einer Fähre überlebt, da fragt man sich doch, ob er nicht derjenige ist, der dafür verantwortlich ist. Hey, was haben Sie? Ich glaube, ich habe das sogar gelesen, ist im Zwischenreich. Er beschreibt die Zeit, die er im Schnee verschüttet war, wie er sich freigekämpft hat und zu Fuß ins Tal runtergestiegen ist. Ja. Er beschreibt es als Fiebertraum. Da sind Ruinen. Es war mal irgendeine Großstadt. Nicht. Jetzt dreh nicht durch. Das ist nur Anja. Gut, mach auf. Warum habt ihr euch eingeschlossen? Und wo sind wir überhaupt? Ist das Island? Hawaii kann es ja wohl nicht sein. Komm rein und mach die Tür zu. Was ist denn hier los? Was willst du denn mit der Pistole? Ich hab sie gesehen. Eine ganze Herde. Die armen Dinos, sie sind von der Lava eingeschlossen. Die finden schon wieder nach Hause, Lotta. Und wir sind auch bald hier raus. Versuch ein bisschen zu schlafen, okay? Ja. Komm, ich mach die Blende wieder zu. Sagen Sie, Sie sind doch Arzt, oder? Leise bitte. Ich bin froh, wenn die Kleine ein bisschen schläft. Kann es sein, dass wir uns das alles einbilden? Dass wir unter einer Art Massenpsychose leiden? Sie beide sollten sich vielleicht daran gewöhnen, dass sich die Welt, die Sie zu kennen glauben, verändern kann. Die Anschnallzeichen. Er muss dem Berg da vorne ausweichen. Vorsicht, der Mann da drüben, der fällt aus dem Sitz. Hab ihn. Er ist nicht mal aufgewacht. Er wird auch nicht mehr aufwachen. Was? Sie meinen? Ich untersuche lieber die anderen Passagiere. Oh mein Gott. Ich bringe Lena zu einer Freundin, die in der Nähe wohnt, und komme dann sofort wieder hierher. Wenn sich irgendetwas tut, rufe ich Sie an. Danke. Da waren Berge und überall Feuer. Juli, warten Sie! Es ist ja gut, Schatz. Sie glauben doch auch, dass Ihre Tochter noch lebt. Diese Pressekonferenz. Die wissen doch auch nichts. Und ich kann Ihnen leider auch nichts anbieten, außer einer verrückten Idee. Ich vertraue Ihnen. Dann lassen Sie uns was versuchen. Es könnte unsere einzige Chance sein. Kommen Sie, mit dem Auto sind es nur 10 Minuten von hier. Dr. Bowman, wie viele haben Sie untersucht? 32 bisher. Oh, die sind alle? Wie viele leben denn noch? Ich weiß es noch nicht. Wie kann das so passiert sein? Könnte es... uns auch treffen? Hier überwachen wir Ihre Körperfunktionen und das EEG. Außerdem können wir das vegetative Nervensystem beobachten. Dieses Schlaflabor gehört zu den modernsten der Welt. Dr. Sierling leitet das Institut seit 4 Jahren. Was hat sie? Träumt sie? Sie hat gerade die Tiefschlafphase erreicht. Menschen träumen eigentlich nicht während der Tiefschlafphase. Ich habe auch keine Erklärung dafür. Lassen Sie mich da rein. Jetzt wacht sie auf. Endlich ist hier die Sonne aufgegangen. Lori Nilsson live von Bord des Flugzeugträgers Theodore Roosevelt. Vor etwa 10 Minuten hat einer der Scavenger Jets, die auf der Suche nach dem vermissten Flug Interworlds Airlines 303 sind, etwas entdeckt, das ein Wrackteil der verschwundenen Maschine sein könnte. Hinter mir, hier auf dem Flugdeck der Roosevelt, steigen gerade 2 Helikopter der Navy auf, um die besagte Stelle anzufliegen. Ein dritter wird in wenigen Minuten folgen. Mein Kameramann und ich werden ebenfalls an Bord sein. Das Licht blendet dich. Du musst die Augen schließen. Deine Lider werden schwerer und schwerer. Das kann dir doch nicht schaden, oder? Keine Sorge, Dr. Sierling ist Spezialist auf diesem Gebiet. Lena, hörst du mich? Hörst du meine Stimme? Ja. Hörst du noch andere Stimmen außer meiner? Ja. Wen hörst du? Lotta. Du kannst deine Schwester hören? Redet sie mit dir? Manchmal. Du hörst, was sie sagt? Hörst du auch, was sie hört? Siehst du, was sie sieht? Manchmal. Und jetzt gerade? Die Sonne ist aufgegangen. Man sieht jetzt die Berge, wenn man aus dem Fenster guckt. Sie sind schwarz. Siehst du das? Ja. Wo ist Lotta? Lotta kommt. Lotta kommt. Ich will nach Hause. Ich will zu Lena und Mama. Zu Lena und Mama. Kann ich sie sprechen? Lena, du hörst jetzt Dr. Mattisons Stimme. Ja. Lotta, bist du da? Ja. Ist Dr. Bowman auch da? Kennst du Dr. Bowman? Ja. Sag ihm, sein Freund Mattison möchte wissen, wo ihr seid. Ist das real? Glauben Sie wirklich, dass... Er weiß es nicht. Keiner weiß es. Lotta, sag ihm, Mattison möchte wissen, wie es euch geht. Es sind fast alle tot. Der Captain ist verletzt. Sie haben gestritten. Der andere hat auf ihn geschossen. Wir landen gleich. Sie landen? Wo landet ihr? Sag ihm, Mattison möchte wissen, wo ihr landet. Eine kaputte Stadt. Ein altes Flugfeld. Notlandung. Wo ist das? Wo? Wir müssen uns anschnallen. Anschnallen. Schubumkehr. Jetzt. Landeklappen. Die Piste ist zu Ende. Dann stell sie schräg. Stell die Mühle schräg. Schwefelwasserstoff. Und was ist das für ein Heulen? Das muss der Wind sein. Diese Farben, diese Landschaft. Ist das die Erde? Das hier war vermutlich mal eine Stadt. Aber dieser Berg, der den halben Himmel verdeckt. Ich glaube, wir haben Menschen gesehen. Was? Wo? In einem Talkessel, in dieser Richtung. Und am Rand waren Bäume und so etwas wie Hütten. Es war alles schwer zu erkennen, diesen Dunst. Überlebende. Das sind Überlebende der Katastrophe. Kann man irgendetwas sehen? Wissen Sie, wo wir sind? Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Wir müssen... Captain, Sie dürfen sich nicht überanstrengen. Sie haben Glück, dass es nur ein Streifschuss ist. Ja, danke. Es geht schon wieder. Wir müssen die Toten von Bord schaffen. rausguckt. Und wenn man nach oben guckt, in den Himmel, man sieht nur den Berg. Man sieht sein Ende gar nicht. Er ist 20 Kilometer hoch, sagt Charlie. Was machen Sie jetzt? Sie haben den ganzen Tag gearbeitet. Die Toten unter Steinen begraben. Es ist heiß, furchtbar heiß. Sie spricht mit ihrer Schwester? Ihre Schwester hat fragen lassen, wie es uns geht und wo wir sind. Das Kind denkt sich das aus. Die Batterien der Maschine so lange wie möglich schon. Was hat der noch zu melden? Ihm haben wir das doch alles zu verdanken, oder? Hey, hey, hey! Ich hab doch nichts, wenn wir jetzt aufeinander losgehen. Wir müssen logisch vorgehen. Was schlagen Sie vor? Wir sind noch 12 Personen. Unsere Vorräte reichen nicht lang. Wir sollten versuchen, diese Siedlung zu erreichen, die Sie gesehen haben, diesen Talkessel. Naja, wir haben nur einen Teil davon gesehen. Ich schätze die Entfernung auf 15 oder 20 Kilometer, wenn wir quer durch das Ruinenfeld gehen. Du nicht. In deinem Zustand. Ich werde gehen. Gleich morgen früh. Aber nicht allein. Wir müssen eine Expedition zusammenstellen. Diesen Mist kann man kaum atmen. Wie heißer Nebel. Wollen Sie lieber zurückgehen, Kingman? Hey, wir dürfen uns nicht lange aufhalten. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich schaff das schon. Nehmen Sie noch einen Zug Sauerstoff. Schwänztisch. Diese zerstörte Stadt erinnert irgendwie an Pompeji. Als wäre sie seit 1000 Jahren nicht mehr bewohnt. Wenn sich eine Katastrophe ereignet hat, während unseres Atlantikflugs, kann es keine 1000 Jahre her sein, sondern höchstens 48 Stunden. Wenn ich mir vorstelle, dass hier vielleicht eine Einkaufsstraße war. Läden, Cafés und jetzt nur noch das. Vorsicht, Anja! Hinter Ihnen! Kirill, schießen Sie, verdammt! Worauf warten Sie? Was war das für ein Vieh? Eine Spinne. So groß wie ein kleiner Hund. Das sind noch mehr davon. Krieg hier aus den Fensterlöchern. Diese sind ja überall. Los, raus hier. Oh, ich will nicht wissen, was wir hier sonst noch finden. Da. Da ist wieder dieses Heulen. Ich komme mir vor, als wäre ich wieder im Dschungel. Mit meinem Freund Mathiesen. Er wüsste, was zu tun wäre. Sie halten sich aber auch nicht schlecht, Charlie Bowman. Danke. Hey, ist das ein Autowrack, das da aus dem Stein ragt? Mayday, Mayday. Is there anyone on the air? Is there anyone on the air? Kapitän Anderson? Miss Morris? Lotta möchte Ihnen was sagen. Na, was hast du denn da? Eine Brille. Sie ist dem dicken Mann aus der Tasche gerutscht. Ah, gut. Vielleicht können wir sie noch gebrauchen. Was wolltest du mir erzählen? Sie suchen uns, sagt Lena. Sie wollen herausfinden, wo wir sind. Kind, ich bitte dich. Sie haben Aufklärer losgeschickt. Aufklärer? Und die haben etwas von uns gefunden. Was sagst du? Man sieht die anderen Seiten gar nicht in diesem Dunst. Man konnte auch aus der Luft nur einen kleinen Teil erkennen. Der Kessel ist riesig. Vielleicht so groß wie die Hudson Bay. Es ist ein Krater von einem Meteor oder Supervulkan. Das Ganze scheint eine riesige Spirale zu sein. Sie führt wahrscheinlich bis zum Boden. Man sieht aber keinen Boden. Nur diese Lavafälle. Bis ins Nirgendwo. Das ist unglaublich. Man kommt sich vor wie Kolumbus am Ufer einer neuen Welt. Aber so eine schreckliche Welt. Nur Felsen und Lava. Was sind das für Seen? Schwefel. Aber sie sind blutrot und scheinen zu kochen. Hier kann doch keiner leben. Doch, Anderson hat recht. Das könnten wirklich Siedlungen sein. Menschliche Behausung, da in den Hängen. Der Nebel wird immer dichter. Was machen wir? Wir haben keine Wahl. Da drüben führt ein Weg runter auf das Plateau. Wahnsinn. Da unten, auf der nächsten Terrasse. Die Biester sind bestimmt 15 Meter groß. Und sie haben 6 Beine. Mutation. Ein ganzer Kontinent voll. Bowman! Kingman! Haben Sie sich bald satt gesehen? Kirill, beruhig dich. Das ist doch komplett irre. Irgendwas oder irgendjemand hat die ganze Welt vernichtet und diese beiden Idioten sind begeistert. Wie heißt das schon gut? Glaubst du? Was denn? Wenn ich uns nicht vom Kurs abgebracht hätte. Nein, sie ist nicht deine Schuld. Da drüben! Da drüben ist das Dorf in der Senke! Dieses entsetzliche Heulen! Glauben Sie immer noch, dass das der Wind ist, Dr. Bowman? Besser, wir gehen außen um die Felsen rum und schleichen uns von hinten an. Gute Idee! Wie viel Schuss haben wir noch? Ich hoffe, genug! Oh. Riecht ihr das? Frisches Fleisch! Gebraten oder gegrillt? Warten Sie! In Deckung! Hinter die Felsen! Was ist da? Es sind tatsächlich Menschen. Alle nackt. Sie stehen dicht gedrängt beieinander. Aber da sind noch andere. Verdammter Nebel. Ich glaube, es sind Zwerge. Rote Zwerge. Rote Zwerge? Wo? Da, bei den Kerchen an der Lavaquelle. Die Kerche sind voller Menschen. Aber... Oh, was ist das? Was machen die da? Die Zwerge. Sie haben Menschen auf Spieße gesteckt und rösten sie über der Lava. Sie rösten sie? Verdammt! Lebendig! Sie haben uns entdeckt! Los! Verschwindet! Ich werde sie aufhalten. Nein, tun Sie das nicht! Kommen Sie, Bowman! Wir haben keine Chance gegen Sie! Sie sollen verschwinden! Verfluchte Monster! Wer seid ihr? Macht mich nicht so an! Wer seid ihr? Was? Kirill! Hat es nicht geschafft. Oh. Kubo! Ich verstehe das nicht. Wo sind wir? Kommen Sie das zu sich, wir müssen hier weg. Es ist ein verdammt weiter Weg zurück zum Flugzeug. Kommen Sie. Den schweren Koffer da in die Lücke. Ja, gut. Glauben Sie, das wird Sie aufhalten? Ja, was sollen wir machen? Wir haben nur das Gepäck und die Sitze für die Barrikade. Ich kann mir das alles immer noch nicht vorstellen. Wenn wir wenigstens irgendeine Waffe hätten. Ich bin ein Idiot. Anja, Bowman. Ja. Kommen Sie mit in den Laderaum. Okay. Was ist das? Das Sperrgepäck von diesem Diplomaten. Wenn Kirill nicht völlig verrückt war, befinden sich in diesen Kisten zwei Prototypen eines neuen Schnellfeuergeschützes. Wissen Sie, wie man damit umgeht? Das kriegen wir schon raus. Herr Bowman, Captain Anderson. Was ist denn los? Wir glauben, Sie kommen. Da ist Bewegung am Horizont. Es müssen Hunderte sein. Dann sollten wir uns beeilen. Keine Taktik! Sie rennen einfach gegen uns an! Sie rennen ins offene Feuer! Sie begreifen gar nicht, was ihnen passiert! Sie sehen uns jetzt wieder! Noch eine Welle! Noch eine Welle! Das gibt's doch gar nicht! Sind jetzt alle tot? Ja, Schatz. Die meisten. Die anderen sind weggelaufen. Aber sie werden wiederkommen. Immerhin ist jetzt klar, wo wir sind. Wieso? Sehen Sie das denn nicht? Ich sehe nur tote Zwerge da draußen. Überall verstreut. Ja, und sie sind rot. Sie haben Hufe und Hörner und sie haben Waffen. Holzgabeln. Dreizackige Holzgabeln. Sie meinen... Ja, wir sind in der Hölle. Was heißt, Sie sind in der Hölle? Dr. Matteson, können Sie nicht endlich Schluss machen? Sie sehen doch, wie erschöpft sie ist. Matteson? Ja, ja, ja. Lena, wenn ich mit den Fingern schnippe, wirst du aufwachen und dich an nichts erinnern. Eins, zwei. Mama! Ich bin hier, Schatz. Was zum Teufel heißt das? Also es ist ein Mensch, kein Teufel oder Dämon. Es ist ein Mensch mit Raubtiergebiss. Ich habe ganz normale Organe gefunden. Ein Mensch von 1,20 Meter. Und mit Hörnern und Pferdefüßen. Ein Mutant, eine neue Rasse, zweifellos. Das Gehirn wäre interessant gewesen, aber ich habe leider keine Schädelfräse. Und die anderen? Die Weißen? Eindeutig Homo sapiens. Degeneriert wahrscheinlich. Sie haben sie lebendig gebraten. Sie haben uns geholt. Sie haben mich gefunden. Janet. Es ist alles meine Schuld. Nein, das ist doch Unsinn. Janet, beruhigen Sie sich. Sie sind meinetwegen gekommen. Sie wollten mich. Hier, geben Sie ihr das unter die Zunge. Kommen Sie, legen Sie sich hin. Es war vor 8 Jahren. Ein Selbstmordversuch. Ich habe überlebt, aber ich lag 4 Monate im Koma. Niemand hat erwartet, dass ich je wieder aufwachen würde. Es war ein Wunder. Aber was hat das zu tun mit... Verstehen Sie nicht, Captain. Vielleicht bin ich damals ungeplant dem Tod entkommen. Vielleicht bin ich ihm durch die Maschen geschlüpft. Ich habe durch mein Überleben den Fluss der Energien durcheinander gebracht. Und jetzt hat das Universum den Ausgleich wiederhergestellt. Ich bin dort, wo ich längst sein sollte. Das träfe genauso gut auf mich zu. Auf mich auch. Und auf Paul. Kingman? Und das Kind? Ich akzeptiere das nicht. Also, Sie auch, Mr. Kingman? Das heißt, wir sind alle eigentlich längst tot. Aber das ist doch Mumpitz. Spiritueller, überspannter Mumpitz. Das hier ist nicht das Jenseits. Wir sind nicht im Jenseits. Sondern? Es muss eine andere Dimension sein. Eine parallele Realität. Sie glauben nicht mehr an die Weltkatastrophe? Doch. Aber sie hat nicht auf unserer Erde stattgefunden, sondern hier. Verstehen Sie? Die Hölle, das Inferno. Was wollen Sie denn damit sagen? Es müssen im Laufe der Jahrtausende immer wieder mal Menschen hierher in diese Welt geraten sein. Auf welchem Weg auch immer. Und natürlich waren sie traumatisiert. Sie glaubten, sie hätten einen Blick in die wahrhaftige Hölle geworfen. In Wahrheit stehen wir hier wahrscheinlich auf einer zweiten Erde, die auf identischer Umlaufbahn um eine zweite Sonne kreist. Irgendwie sind wir, das ganze Flugzeug, durch einen Riss zwischen den Dimensionen gerutscht. Halt! Wer ist da? Ich bin's, Anja. Ich konnte nicht schlafen. Ich auch nicht. Deshalb habe ich die Nachtwache übernommen. Hm. Man hört es immer noch. Das Schreien der Verdammten. Das ist es doch, oder? Homo hominem diabolus est. Glauben Sie, wir kommen je wieder von hier weg? Andere haben es auch geschafft. Was haben Sie da, ein Fernglas? Ja, selbstgemacht. 2 Brillen und ein Stück Karton. Lotta hat mich draufgebracht. Und? Können Sie was erkennen? Es sind die Roten. Sie rotten sich zusammen. Eine ganze Armee. Hier in der Maschine sind wir doch sicher. Wir haben nicht mehr viel Munition. Moment mal. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Herde dieser Saurier. Kommen direkt auf uns zu. Wir sollten verschwinden, solange wir noch können. Starten? Wohin denn? Das hat doch keinen Sinn. Wenn wir jetzt nicht fliehen, kommen wir nie wieder hier weg. Also gut. Brechen Sie das Lager ab und holen Sie alles an Bord, was wir brauchen. Ich bereite den Start vor. Es sind noch mehr als beim letzten Mal. Sie reiten auf den Saurier. Anderson! Ich muss die Maschine erst drehen. Sie bombardieren uns mit Fels. Das kann uns nichts anhaben, oder? Es kann uns ein Loch in die Höhle schlagen. Und diese Sextopoden zertrampeln die Maschine wie einen Pappkarton. Ich versuche es. Hinsetzen und anschnallen. Die Hälfte der Instrumente ist ausgefallen. Und wir haben nicht mehr viel Treibstoff. Wie sieht's hinten aus? Ein paar Prellungen, aber sonst haben sie alle gut überstanden. Wohin fliegen wir überhaupt? Zurück auf den Atlantik. Wenn wir das schaffen. Wohin sonst? Haben Sie eine bessere Idee, Charles? Nehmen wir mal an, Kingman hat recht. Und die Hölle ist ein realer Ort, an den wir zufällig geraten sind. Anderson, kennen Sie Dantes Inferno? Nur dem Namen nach. Ich erinnere mich leider auch nicht mehr genau, aber... Soweit ich weiß, ist bei Dante der einzige Ausgang aus dem Inferno in seiner Mitte, am Ende des letzten Höllenkreises. Dort könnte sich eine Art Tor befinden, das die Welten permanent verbindet. Am Ende des letzten Höllenkreises? Also, das heißt am Boden des Kraters? Das ist nicht Ihr Ernst, Mann. Wir sollen ins Innere der Erde fliegen? Schalten wir nun noch einmal live zu Lori Nilsson an Bord des Navy-Hubschraubers, der über der vermutlichen Absturzstelle kreist. Lori, was gibt es Neues? Inzwischen hat sich das Wetter etwas beruhigt, sodass die Unterwassersuche nach der vermissten Maschine planmäßig beginnen kann. Mehrere mit Sonar ausgerüstete Tauchroboter werden jetzt in der Tiefe nach dem Rumpf der Maschine suchen. Lori, seit der Katastrophe sind jetzt fast 60 Stunden vergangen. Rechnet man denn überhaupt noch damit, Überlebende zu finden? Die Chancen stehen leider schlecht. Wir fliegen in den Krater. Charlie sagt, da ist der Ausgang und wir müssen keine Angst haben. Aber Lotta hat doch ein bisschen Angst. Was sieht sie? Sie hat die Augen zu. Sag ihr, sie soll sie aufmachen, ein bisschen, und aus dem Flugzeugfenster schauen. Da ist ein Wald, ein großer See aus rotem Wasser. Charlie sagt, wir sind schon über dem zweiten Kreis. Ah, da sind Tiere. Sie haben lange Hälse und zwei Köpfe. Und da sind welche ohne Beine und mit Gesichtern von Menschen und Menschen mit vier Beinen. Gorgonen und Zentauren. Weiter unten, da sind kleine Häuser aus runden Steinen. Überall die roten Männchen. Charlie hat gesagt, Lotta soll weggucken. Das ist ein Albtraum, diese Kreaturen. Und der Dschungel, er wächst waagerecht aus den Felsen. Da unten sind freie Flächen voller Menschen. Sie haben sie in Gattern zusammengepfercht. Nicht so laut. Was machen sie mit ihnen? Was machen die Teufel mit den Menschen? Gar nichts, Schatz. Das gibt's doch nicht. Doch, sie schlachten und zerteilen sie. Systematisch. Und da drüben treiben sie in den kochenden See. Was ist das da unten? Auf der nächsten Stufe? Würmer oder Schlingpflanzen. Der ganze Dschungel bewegt sich. Oh Gott. Es tut gut zu sehen, dass die Roten nicht das Ende der Nahrungskette sind. Das sind wir, oder? Wir werden uns zu diesen Wesen entwickeln. Einige von uns. Aber ich schätze, wir haben noch ein paar tausend Jahre, um uns zu bessern. Norman, kommen Sie bitte zu mir ins Cockpit. Was gibt's? Meinen Instrumenten nach hat der Trichter tatsächlich keinen Grund. Also, versuchen wir's. Gehen Sie in den Sinkflug. Was ist passiert? Wir verlieren Treibstoff. Nichts weiter. Ein Wunder, dass die Tragflächen noch dran sind. Was ist? Wo sind wir? Sieht aus wie der Atlantik. Bei Bilderbuchwetter. Unser GPS funktioniert wieder. Mayday, Mayday. Hier ist IWA 303 aus Boston. Ich rufe Stockholm Orlander. Das heißt, wir sind zurück? Mayday, Mayday. Hier ist IWA 303 aus Boston. Kapitän Paul Anderson. Wir sind wieder zu Hause. IWA 303, hier Verkehrsüberwachung Orlando. Sie hören uns. Da, Sie hören uns. Nun überschlagt euch mal nicht vor Begeisterung. Was ist Ihr Typ? Orlando, schön euch zu hören. Wir werden ziemlich heiß reinkommen. Zwei Stunden schon. Was hat das zu bedeuten? Man sollte meinen, man wird ein bisschen freundlicher behandelt, wenn man direkt aus der Hölle kommt. Paul, jetzt versuch's halt nochmal. Aufmachen, verdammt! Wir verlangen eine Erklärung! Ja, darauf haben Sie natürlich ein Anrecht. Ich! Charlie-Bombe! Bist du's wirklich? Also, was soll denn das Ganze? Warum hat man uns denn hier eingesperrt? Die Behörden sind unschlüssig, was ihre Identität betrifft. Wie bitte? Hey, das du bist Lotta? Ja. Deine Mama und deine Schwester, die warten draußen. Ich weiß, aber sie sagen, ich bin schon da. So, bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ja, Sie alle. Ich möchte der Einfachheit halber Sie bitten, Captain, ja, und auch dich, Charlie, mich zu begleiten. Wohin? Ins Karolinska-Krankenhaus. Die Intensivstation. Wie Sie sehen, werden hier zurzeit 6 Patienten versorgt, die alle im Koma liegen. Niemand weiß, ob sie je wieder erwachen werden. Aber das ist doch... Das glaube ich nicht. 3 Männer, 2 Frauen und ein kleines Mädchen. Die Überlebenden von Flug 303. Aber das sind wir. Was ist mit uns? Sind wir tot? Diese 6 sind die einzigen, die lebend aus dem Wrack des Flugzeugs geborgen werden konnten. Das ist schwer zu verstehen. Ich verstehe es selbst nicht, aber... Sie alle sind bereits hier. Sie sind doppelt. Aber was genau ist passiert? Die Flugschreiber sind noch nicht ausgewertet. Die Voicebox gibt keinen Aufschluss. Nach allem, was wir wissen, sind sie in einen Sturm geraten und aufs Meer gestürzt. Der größte Teil der Passagiere hat nicht überlebt. Gab es Streit im Cockpit? Streit? Der Co-Pilot. Er war sehr nervös. Er machte sich Sorgen um die Situation in seiner Heimat. Nach diesem Putsch. Nach welchem Putsch? Noch ein Kaffee, Charlie? Anja? Julie hat angerufen. Sie sagt, Lotta, eure Lotta, hat sich wunderbar eingelebt. Auch für die Schwester scheint die Situation kein Problem zu sein. Wenigstens eine gute Nachricht. Gefällt euch die Wohnung, die man euch besorgt hat? Ja, sehr schön. Mal sehen, ob wir uns eingewöhnen können. Einen Weg zurück gibt es ja wohl nicht. Warum willst du zurück? Nur weil der Kaffee eine andere Farbe hat oder die Twin Towers in New York noch stehen? Lori hat angeboten, uns zu jemandem zu bringen, der uns das alles vielleicht erklären kann. Er war Leiter des Instituts für psychonautische Studien. Er lebt jetzt wohl irgendwo auf dem Land. Samstag fahren wir hin. Meine Freundin Anja, Dr. Bowman, das ist Professor Koba. Bitte lassen Sie den Professor weg. Es ist lange her, dass ich mich aus der Forschung zurückgezogen habe. Sie haben sicher gehört, dass es bei einem meiner Experimente zu Todesfällen kam. Zwei meiner ehemaligen Studenten liegen immer noch im Koma. So wie Sie. Wir liegen nicht im Koma. Nein, offensichtlich nicht. Es ist eindeutig, dass wir nicht in diese Welt gehören. Sie sind Gespenster. Ich vertrete schon lange die Theorie, dass sich parallele Realitäten osmotisch durchdringen. Manchmal. Und das scheint ja durch Ihre Existenz gesichert, kann sich dabei ein Übergang komplettieren, der sich fließend vollzogen hat. Und das Gespenst wird manifest. Aber wir sind doch real. Wir sind doch wirklich hier. Wie kommen wir wieder zurück in unserer Welt? Es scheint Punkte zu geben, an denen das Gefüge durchlässiger ist als an anderen. Aber wie manifest diese sind? Wir sind mit dem Flugzeug durchgekommen. Ja, es scheint solche Orte zu geben, wie dort auf dem Atlantik. Sie wandern, diese Tore. Die Stelle lag angeblich vor 100 Jahren noch weiter südwestlich bei den Bermuda-Inseln. Wo werden wir landen, Charles? Ich fliege überall hin, wo du bist. Lori Nielsson live aus Orlando. Tausende von Menschen haben sich heute hier am Flughafen versammelt, um dem Abflug der Maschine mit der ehemaligen Kennung Interworlds Airlines 303 beizuwohnen. Die meisten Überlebenden der Reise durch die Dimensionen, die in den letzten Wochen als die Doppelgänger berühmt geworden sind, wollen diese Erde heute wieder verlassen. Nur zwei Personen wollen in dieser ihnen fremden Welt bleiben. Der Autor Roger Kingman, der für seine Geschichte ein lukratives Angebot aus Hollywood erhalten hat, sowie die kleine Lena Adamson, die sich bei ihrer Familie gut eingelebt hat. Die anderen vier Doppelgänger sitzen in diesem Moment bereits in der Maschine, die von Flugkapitän Paul Anderson an einen bestimmten Punkt über dem Atlantik in den Sturzflug gesteuert werden soll. Mich. Von Bodo Traber. Was ist jetzt? Sind wir zurück? Wo sind wir? Charlie, komm zu dir. Wir sind in Neuguinea. Wir waren auf dem Weg nach Daru und haben Bruch gemacht. Ja. Das hier müsste Inigri-Gebiet sein. Und wenn wir Glück haben, finden uns ein paar Eingeborene. Da kommt jemand. Ich kann sie erkennen. Da. Zwischen den Büschen. Aber die sind knallrot. Und sie haben Hörner. Richard Mattison, Kathleen Gavlich, Juli Adamson, Paul Andersson, Katharina Schmalenberg, Oliver Striezel, Kirill Lakota, Anja Franzis, Barnaby Mitchell, Britta Hammelstein, Charlie Bowman, Roger Kingman, Michael Schenk, Paul Herwig, Jeanette Morris, Lotta, Christine Sommer, Josephine Barnick, Lena, in weiteren Rollen Katharina Krohn, Martin Bross, Glenn Golds, Thorsten Schaum und viele andere. Komposition Felix Rösch, gesungen vom WDR-Rundfunkchor unter der Leitung von Robert Blank. Technische Realisation, Regieassistenz, Jürgen Glosemeier und Steffen Jahn. Stefan Kordes, Regie, Petra Feldhoff, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Wir liegen nicht im Koma. Dramaturgie Nathalie Challis.